WDR 3 Literaturfeature. Unseren literarischen Schwerpunkt Sex, Lügen und Vergnügungsparks setzen wir heute auf WDR 3 fort mit einem Remix der Gefährlichen Liebschaften, des weltberühmten Briefromans von Choderlos de Laclos aus dem 18. Jahrhundert. Seine Hauptfigur ist die Marquise de Merteuil, die unsentimental und machtbewusst wie ein Mann Damen und Herren ihrer Gesellschaftsschicht auf ein erotisches Schlachtfeld schickt, auf dem hinterher nur Leichen und schwer Versehrte zurückbleiben. Die Bedeutung von Sex und Macht kommentieren aus wissenschaftlicher Sicht Eva Illus und Barbara Finken. Sie schlagen auch den Bogen vom 18. Jahrhundert zu Bestsellerromanen von heute. Sie haben eine neue Nachricht. Von La Marquise de Merteuil an Le Vicomte de Valmont. Betreff. Gefährliche Liebschaften. Gefährliche Liebschaften. 2. Remix. Von Elke Heinemann. Remix. Regie. Martin Zülker. Ah, mon pauvre Valmont. Ach, mein armer Valmont. Welcher Abstand ist doch noch zwischen euch und mir? Nein, der ganze Hochmut eures Geschlechts würde nicht hinreichen, die Kluft zwischen uns auszufüllen. Was habt ihr eigentlich vollbracht, das ich nicht tausendfach übertroffen hätte? Ich, geboren, mein Geschlecht zu rächen und das eure zu bemeistern. Né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre. Sie haben eine neue Nachricht von Le Vicomte de Valmont. Anne, la Marquise de Merteuil. Ma belle amie, Marquise. Ihr handhabt die Waffen eures Geschlechts mit Geschick und siegt durch Schlauheit. Ich gab dem Mann seine unwandelbaren Vorrechte zurück und unterwarf durch Machtvollkommenheit. L'autorité. L'autorité. L'autorité! Ich komme trotzdem nochmal auf dieses Thema des Rollentausches zurück, weil das interessiert mich. Also, Sie haben ich gesagt, finde nicht, dass die Merteuil ein Mann ist. Finden Sie nicht? Nee. Also, ich habe über die Liaison promoviert, wissen Sie das? Nee, das wusste ich nicht tatsächlich. Les liaisons dangereuses, ou lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres. Gefährliche Liebschaften oder Briefe gesammelt in einer Gesellschaft und veröffentlicht zur Unterweisung einiger anderer. 1782 anonym in Paris erschienen. Skandalon und Bestseller in einem. Verboten und vergessen im 19. Jahrhundert. Wiederentdeckt von Stendhal, Baudelaire, Malraux. Gewürdigt als Hauptwerk der französischen Literatur. Der Autor. Geboren 1741, gestorben 1803, hat wenig anderes geschrieben. Ein Offizier war er, ein Angehöriger des niederen Dienstadels. Je résolus de faire un ouvrage qui sortit de la route ordinaire. Ich wollte ein Buch schreiben, das ganz anders ist als das übliche. Qui fit du bruit et qui retentit encore sur la terre. Das einen Skandal machen wird und das noch bestehen wird, wenn ich längst von der Erde abgetreten bin. Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos. Die Liaisons sind ein sehr kompliziertes Buch. Barbara Finken ist Professorin für Komparatistik und Romanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Eines ihrer Hauptarbeitsgebiete ist der dekonstruktive Feminismus. In ihrer Studie Unentrinnbare Neugierde, die Weltverfallenheit des Romans, hat sie Laclos Liaisons dangereuses analysiert. Inhalt. Die zynische, vorgeblich sittsame Marquise de Merteuil will sich an ihrem früheren Geliebten Gercourt rächen, weil der sie wegen einer Frau verließ, die wiederum für ihn den Libertinen Vicomte Valmont aufgab. Valmont wurde für kurze Zeit der Liebhaber der Marquise, die davor geschützt ist, von ihm als Eroberung gesellschaftlich kompromittiert zu werden, weil sie eines seiner Geheimnisse kennt. Ihre Liebschaft liegt lange zurück, als die Marquise Valmont zu einem gemeinsamen Rachefeldzug gegen Gercourt aufruft. Der Vicomte Valmont soll Gercourts naive Braut verführen, die Klosterschülerin Cécile de Volanges. Ich würde sagen, das Interessante an den Liaisons ist, dass die Merteuil mit dem Valmont in der Libertinage wetteifert. Valmont folgt der Marquise nicht, sondern umwirbt die tiefgläubige Gattin des Präsidenten de Tourvel. Die Marquise verspricht ihm höhnisch eine Liebesnacht für den Fall, dass er die prüde Präsidentin erobern sollte und bringt Cécile mit dem jungen Chevalier de Danceny zusammen, in der Hoffnung, Gercourts Heiratspläne auf diese Weise zu vereiteln. Insofern ist das ein Konkurs, also es ist ein Wettstreit zwischen einem Mann und einer Frau, darum, wer besser verführt. Das geht also um die Kunst sozusagen. Wer ist kunstfertiger? Wer macht das schöner? Madame de Volanges denunziert Valmont bei der Präsidentin als skrupellosen Frauenhelden. Er rächt sich, indem er heimlich ihre Tochter Cécile verführt, die in der Folge eine Fehlgeburt erleidet. Zeitgleich vergnügt er sich mit einigen anderen Frauen. Auch die Präsidentin gibt überraschend seinem Werben nach. Valmont bricht jedoch bald mit ihr, um von der Marquise die versprochene Liebesnacht einzufordern. Sie will jedoch nicht seinem Harem beitreten, sondern hat Affären mit dem Chevalier de Belleroche, mit dem berühmten Libertin Prévent und mit Danceny, den sie nun auf Valmont hetzt, indem sie ihm die Briefe gibt, die das Verhältnis des Vicomte mit Cécile belegen. Man darf das ja nicht vergessen, das ist ja ein Stück eher über Macht als über Erotik. Die Erotik ist ein Mittel zur Macht. Danceny besiegt Valmont im Duell. Er hält von dem Sterbenden den Briefwechsel mit der Marquise, der ihre Ränke belegt, darunter ihr Meisterwerk. Eine Intrige gegen Prévent, den sie in Umkehrung der Geschlechterhierarchie um Ansehen und Anstellung brachte. Der Inhalt der Briefe wird bekannt, der Libertin Prévent rehabilitiert, die Libertine Marquise jedoch geächtet. Sie erkrankt an Pocken, verliert ein Auge und ihr Vermögen. Ihre Opfer enden im Kloster. Cécile, Danceny und die Präsidentin de Tourvel, die in geistiger Verwirrung stirbt. Die Marquise flieht nach Holland, verarmt, verunstaltet, verpönt. Nachricht. Man muss siegen oder untergehen. Das ist in zwei Worten unser Roman. Resümee? Die Liaisons dangereuses sind ein Buch, das eigentlich die Hypokrisie der Gesellschaft anklagt. Ja, das heißt, die weibliche Libertinage wird unheimlich hart sanktioniert und die männliche Libertinage wird de facto toleriert. Ich glaube, das ist, was die Liaisons tun. Die sagen, guck mal, ihr messt mit zwei völlig verschiedenen Maßstäben. Man kann sagen, dass die Rezeption immer gesagt hat, dass die Marquise gerichtet wird, ist eigentlich besonders tragisch, weil das wie ein Lackmustest für uns ist. Ja. Wir sollen eigentlich nicht sagen, ja, also ist doch klar, die Libertine ist die Verliererin, sondern wir sollen sagen, in der Libertine wird die Wahrheit, die Ungerechtigkeit einer hypokriten Gesellschaft publik. Wenn man jemanden online kennenlernen möchte, sollte man einen aussagekräftigen Nickname wählen. Ich frage Barbara Finken, ob sie sich die beiden Hauptfiguren des Briefromans auf einem Datingportal im Internet vorstellen kann, mit vertauschten Rollen. Sein Nickname ist Merteuil, ihr Nickname ist Valmont. Nee, weil der Valmont das ja nicht könnte. Man kann auch eine neue Identität ausprobieren. Seien Sie doch mal kreativ, wechseln Sie doch mal das Geschlecht. Das ist übrigens auch interessant, der Valmont hat ja nicht die Fähigkeit, sich in die weibliche Rolle hineinzuversetzen. Er scheitert an seiner Eitelkeit, auch an seiner Unfähigkeit, die Merteuil zu erkennen. Weil er denkt, sie ist eine Frau, also ist er sozusagen sowieso der bessere Verführer. Spätestens, wenn man mit jemandem zum zweiten Mal chattet, sollte man offenbaren, dass das vorgegebene Geschlecht nicht das wahre Geschlecht ist. Die Merteuil hingegen erkennt in dem Stück ja alle Leute in dem, was sie sind. Das ist im Prinzip die Rückenfigur des Autors in gewisser Weise, ja, weil die Hauptstrategin ist. Deswegen ist der Rollenwechsel eigentlich nur der Merteuil möglich. Aber, sage ich in dem Theaterstück Quartett, das Heiner Müller 1981 nach Laclos geschrieben hat, tauschen Merteuil und Valmont die Rollen. Merteuil und Valmont befinden sich in einem Kampf darum, wer kunstfertiger verführt. Und das Interessante ist, dass das eigentlich nur immer ein Kampf ist, der zwischen Männern ausgeführt wird. Es gibt diese beiden Superverführer, Prévent und Valmont, und die glänzen am Himmel der großen Stars. Und bei diesen Verführern geht es ja vor allen Dingen auch eben um den Ruf, nämlich um die Kunst. Also es geht eigentlich gar nicht um die Lust. 1981, Interview mit Heiner Müller über das Theaterstück Quartett. Er sagt, ihn habe hier interessiert, die Struktur von Geschlechterbeziehungen freizulegen, wie er sie für real halte, und die Klischees, die Verdrängungen zu zerstören. die Merteuil startet unter sehr viel erschwerten Bedingungen, weil eine Frau vor der Öffentlichkeit vollkommen tugendhaft dastehen muss. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die in die männliche Rolle schlüpft. Ich würde sagen, deren Verhältnis zu den Männern ist nicht eines der verführten Unschuld und es ist auch nicht eines der großen Liebenden, sondern deren Verhältnis zu den Männern ist eines der Konkurrenz um die Schönheit der Kunst der Verführung. Und das Problematische daran ist, dass das bei ihr nie öffentlich werden darf, sondern dass sie eigentlich nur einen Zeugen hat, nämlich Valmont. Ja? Und das ist natürlich eine unendliche Verkomplizierung, weil auch der Glanz, der Nimbus, der Ruf hier alles zu dem Verführer dazugehört. Und das heißt, die kämpft unter extrem erschwerten Bedingungen. Und unter diesen extrem erschwerten Bedingungen schlägt sie Valmont. 1981, Heiner Müller, Quartett, nach Laclos. Personen, Merteuil, Valmont. Zeitraum, Salon vor der Französischen Revolution, Bunker nach dem Dritten Weltkrieg. Inhalt? Merteuil und Valmont tragen einen rhetorischen Machtkampf aus, in dem es um Sex geht und um Macht, nicht um Liebe. Legen Sie Ihre Hand, Madame, auf den leeren Fleck zwischen meinen Schenkeln. Fürchten Sie nichts, ich bin ganz Seele. Ihre Hand, Madame. Sie sind ein Heiliger, Valmont. Ich erlaube Ihnen, meine Füße zu küssen. Die Merteuil ist ganz oft in der Rezeption negativ gesehen worden. Also in den Filmen ist die Merteuil meistens die, die aus Unglück in der Liebe praktisch böse wird. Roger Vadim, Les Liaisons Dangereuses, Frankreich. Eine Frau, die nicht liebt und deswegen nicht glücklich ist. Frears, Dangerous Liaisons, USA, ja, also als wenn die natürliche Erfüllung der Frau nur in der Liebe liegen kann. Forman, Valmont, USA, das ist irgendwie eine fürchterlich banale Erklärung eigentlich. Roger Campbell, Cruel Intentions, USA. Und die andere ist die der Mann-Frau, die ist aber seltener. José Dayan, Les Liaisons Dangereuses, Frankreich. Und das Spielerische oder das Kämpferische, das die Merteuil hat, das ist ganz selten gesehen worden. Diese Opposition zwischen weiblichem Tugendideal versus toleriertem Laster bei den Männern, ja, also dass sie das eigentlich wunderbar zersetzt. Ich glaube, der Müller hat das versucht, indem er sozusagen diesen Rollenwechsel gemacht hat. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, eine Frau zu sein, Marquise. Ich wollte, ich könnte es. Und das ist natürlich in gewisser Weise sehr interessant. Wenn ihr Erwartungshorizont so brutal durchbrochen wird, ist das ein sehr gutes Mittel, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was wir eigentlich bei Männern für natürlich und bei Frauen für komisch halten. Sie haben eine neue Nachricht von Le Vicomte de Valmont an la Marquise de Merteuil. Ich halte mich nicht für dümmer als irgendeinen anderen. Mittel, eine Frau zu entehren, habe ich Hunderte. Tausende habe ich davon. Wenn ich aber überlegt habe, wie sie sich davor retten könnte, habe ich nie eine Möglichkeit gesehen. Wohl 100-mal habe ich bei euch selbst, meine schöne Freundin, bei eurem Verhalten, das ein Meisterwerk ist, mehr Glück als geschicktes Spiel zu sehen geglaubt. Plus de bonheur que de bien jouer. Die Liaison setzen ja auch die Öffentlichkeit immer voraus. Das ist ja wie ein Theater. Es setzt eine Gesellschaft voraus, die mitspielt und die gleichzeitig aber auch zuguckt. Und das ist nicht ein Stück, das in einer virtuellen Anonymität überhaupt nur denkbar ist. Also für die Liaison, dazu brauchen sie sowas wie einen Resonanzraum, in dem die Leute auch sich kennen und darüber auch reden können. Also das können sie nicht nur im Netz machen, sondern das muss irgendwie real irgendwo sein. Die Internet-Community ist doch eine Gesellschaft, die andauernd zuschaut und miteinander redet, sage ich. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht sollte man sich diese Metapher des Salons mal überlegen für das Internet. Sie haben eine neue Nachricht von La Marquise de Merteuil an Le Vicomte de Valmont. Ihr habt viele Frauen verführt, ja sogar zugrunde gerichtet. Aber welche Schwierigkeiten hattet ihr dabei zu bewältigen? Hättet ihr mich indessen zugrunde richten wollen, welche Mittel hätten euch zu Gebot gestanden? Leeres Gerede, das keinerlei Spur hinterlässt. Der discours qui ne laisse aucune trace à présent. Ich meine, auch solche Romane finde ich gar nicht so typisch. Typisch sind die ganze große erotische Literatur, diese leichten, frivolen erotischen Romane, die gar nicht anklagend sind, sondern die in einer ganz heiteren Weise dieses erotische Moment des 18. Jahrhunderts behandeln. Le Sofa. Thérèse Philosophe. Die Liaisons sind im Prinzip auch schon ein reformierter Roman. Ja, und weil die Libertinage als ein perverses Prinzip auftaucht, für Männer wie für Frauen. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich von diesem Libertinage-Register deutlich in das Liebesregister gewechselt. The most striking narrative element, in my opinion, of Liaisons Dangereuses is that Valmont does fall in love. Das auffallendste erzählerische Element der Liaison ist meiner Meinung nach der Umstand, dass sich Valmont wirklich in die Präsidentin verliebt, trotz seiner Persönlichkeit. I mean, despite himself, er schafft es. Tout, er bringt es fertig. He manages. Eva Illouz, Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem, ist, wie Barbara Finken, bekennende Feministin. Sie hat in Paris Literaturwissenschaften studiert und zeigt in ihrem Buch »Warum Liebe weh tut«, dass unsere Ahnen Liebe anders erlebt und erlitten haben als wir. Belege dafür findet sie in Romanen des 18. Jahrhunderts. Die Leiden des jungen Werther, Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe, Pamela oder die belohnte Tugend, Briefroman von Samuel Richardson. Eva Illouz betrachtet Liebeskummer nicht als individuelles Problem, sondern als soziologisches Phänomen. In ihrer Studie untersucht sie die verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen, die die Liebe und das Leid an ihr prägen, heute und im 18. Jahrhundert. Laclos Briefroman erwähnt sie dabei nicht. Gleichwohl ist er eines ihrer Lieblingsbücher. So love there has the quality of an eruption. Die Liebe hat hier die Stärke einer Eruption. Sie ist umso stärker, weil sie von jemandem wie Valmont empfunden wird, der sein Leben damit zugebracht hat, die Gefühle anderer auf irgendeine Weise ironisch zu manipulieren. Schlussendlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was der Roman über Liebe mitteilen oder nicht mitteilen soll, aber ich denke, er zeigt uns, dass es tatsächlich Liebe gibt und dass sogar jemand wie Valmont, der ein verdorbenes Herz hat, in der Lage ist, sie zu empfinden. Irrtum Nummer 1, wenngleich ein weit verbreiteter Irrtum, schreibt Barbara Finken in ihrem Buch über die Liaison Dangereuse. Der Libertin ist verliebt, aber vor allem in sich selbst. Valmont will die Frauen besiegen. Er will die Frauen nicht lieben. Sie haben eine neue Nachricht. Von Le Vicomte de Valmont an la Marquise de Merteuil. So ist sie denn besiegt, die stolze Frau. Das wahre Geschlecht, bitte. So ist sie denn besiegt, die stolze Frau. Ich staune über den unbekannten Zauber, den ich empfinde. Es ist indessen nicht der der Liebe. L'amour! Nein, das gesteigerte Vergnügen, das ich bei meinem Triumph empfunden habe, ist nichts anderes als die süße Empfindung vom Bewusstsein meines Ruhms. Mir ist es lieb, es so zu sehen. Was mich vor der Demütigung bewahrt, denken zu müssen, ich könnte die Fülle meines Glücks nicht in mir selbst tragen. Und die Fähigkeit, es in seiner ganzen Kraft zu genießen, könnte dieser Frau ausschließlich vor jeder anderen vorbehalten sein. Solche vernünftigen Überlegungen werden mein Verhalten bei dieser wichtigen Angelegenheit bestimmen. Ich werde mich nicht derart fesseln lassen, dass ich nicht jederzeit diese neuen Bande zerreißen könnte. Wie im Spiel. Und nach meinem Belieben. Ich frage Eva Illouz, ob es Parallelen gibt zwischen der Bindungsunlust des Libertin und der Bindungsangst, die man Männern unserer Zeit nachsagt. I don't think you can speak of Libertin today because ich glaube nicht, dass man immer noch von Libertins im eigentlichen Sinne sprechen kann, weil es heute dazugehört, im sexuellen Bereich Grenzen zu überschreiten, also in gewisser Weise ein Libertin zu sein, wenn man ein emanzipierter Mensch sein will. Die Angst des heutigen Mannes vor einer verbindlichen Partnerschaft ist vielmehr als Zeichen dafür gedeutet worden, dass die männliche Psyche schwächelt. Aber ich denke, dass Männer einfach mehr Zeit und mehr Wahlmöglichkeit haben als Frauen, weil sie nicht unter demselben Druck stehen, Kinder bekommen zu müssen. Die Tatsache, dass die Frau für ihr wirtschaftliches Überleben und für ihre Selbstdefinition als Frau und Mutter die Familie eher braucht als der Mann, bringt eine Art asymmetrischer Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen mit sich. Sie manifestiert sich wiederum in dem Umstand, dass der Mann sich nicht binden will. Die mangelnde Bindungsfähigkeit des Mannes ist somit sicher ein Machtfaktor. Aber die zeugungsrelevanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern haben sich seit den Tagen von Laclos nicht verändert, erwidere ich. Wenn man, wie es geschehen ist, den sexuellen Markt öffnet und zugleich die alte Familienstruktur aufrechterhält, nach der die Frau für die Kinder zuständig ist, kreiert man eine Unausgewogenheit zwischen Männern und Frauen. In stärker reglementierten, streng patriarchalischen Gesellschaften wollen Männer und Frauen eine Familie, weil Männer als Familienväter in der Gesellschaft Geltung erlangen. Der Kapitalismus hat diese Mechanismen auf den Arbeitsplatz übertragen. Heute ist die Familie für Männer eher aus emotionalen Gründen attraktiv, den Frauen geht es aber um soziale Rollen, manchmal sogar ums wirtschaftliche Überleben. Also haben wir eine Situation geschaffen, in der die Frau eher als der Mann Kinder und Familie will, während es in der Vergangenheit oft genau andersherum gewesen ist. Nun, das ist ein bürgerliches Konzept, das sicher nicht zu der Marquise und dem Vicomte passt. Wenngleich zu ihrer Zeit die arrangierte Ehe und mit ihr die Libertinage allmählich abgelöst wird durch die Liebesheirat, die heute immer noch weit verbreitet ist. Und so frage ich Eva Illus, worin sich denn Liebende gestern und heute hauptsächlich unterscheiden? One of these major differences is the ways in which we Einer der Hauptunterschiede liegt darin, wie sich Menschen ihrer Leidenschaft hingeben. Wir misstrauen den Menschen des 18. Jahrhunderts. Wir sehen sogar auf die Menschen des 18. Jahrhunderts herab, die sich ganz und gar und absolut einander verpflichteten. Die Voraussetzung für Leidenschaft aber ist, teilweise die eigene Autonomie aufzugeben und das eigene Interesse. Zwei Hauptaspekte der modernen Individualität, die uns meiner Ansicht nach sehr, sehr einsam macht. Somit haben wir uns offensichtlich seit damals ein wenig geändert. Wir lieben nicht mehr oder verlieben uns nicht mehr auf dieselbe Weise, da wir das geliebte Objekt in ein Raster von Präferenzen, Normen und Zielen einordnen, und das macht uns auf eine seltsame Weise viel rationaler als unsere Vorfahren. Than our predecessors. Das trifft aber nicht auf Valmont und Merteuil zu, sage ich. Sie glauben sicher nicht an die leidenschaftliche Liebe. Well, I don't know if they have given it up, Valmont and Merteuil. Nun, ich weiß nicht, ob Valmont und Merteuil nicht daran glauben. Tatsächlich gibt es etwas, das alle Charaktere im Buch miteinander verbindet. Sogar die tugendhafte Tourvel mit der bösen Merteuil. Sie alle sind miteinander verbunden durch die tiefe Zuneigung, die sie für einen einzigen Menschen empfinden. Irrtum Nummer 2, wenngleich ein weit verbreiteter Irrtum, schreibt Barbara Finken in ihrem Buch über die Liaison dangereuse. Leidenschaftliche Liebe, wie sie die Präsidentin de Tourvel empfindet, ist in der Bonne Compagnie die Ausnahme. Vielmehr ist die Libertinage der Zeitvertreib des reichen, funktionslos gewordenen Adels. Es geht um Lusterforschung, um die perfekte Kontrolle eigener Gefühle, verbunden mit dem Ziel, andere zu manipulieren, zu täuschen, zu besiegen, zu vernichten. Liebe ist nur ein Wort. Sie zu empfinden, kommt einer Niederlage gleich. Sie haben eine neue Nachricht. Von la Marquise de Merteuil an Le Vicomte de Valmont. So ist es wahr, Vicomte, dass ihr euch Illusionen hingebt über das Gefühl, das euch an Madame de Tourvel bindet? L'amour! Ganz gewiss habe ich nie zu euch gesagt, ihr liebtet diese Frau zu sehr, um sie nicht zu betrügen. Was ich aber gesagt habe, was ich dachte, was ich immer noch denke, ist, dass ihr darum nicht minder Liebe für eure Präsidentin erübrigt, zwar weder besonders reine Liebe noch besonders zärtliche, sondern von der Art, zu der ihr eben fähig seid. L'amour! Eine Liebe schließlich, wie ich mir denke, dass sie ein Sultan für seine Sultanin verspürt, was ihn nicht daran hindert, ihr häufig eine einfache Odaliske vorzuziehen. Sex ohne Liebe im Sinne der Marquise führt nach neuestem Kenntnisstand der Sexualforschung häufig zu physischer Gewalt im Bett, die nicht per Sadomaso-Vertrag geregelt ist. Zugleich stellt man fest, dass Paare, vormals sogenannte Perversionen, getrennt oder zusammen ausleben, um ihre Langzeitbeziehungen zu erhalten. Sieht so die libertine Entwicklung unserer Zeit aus? Frage ich Eva Illus. So, no. Libertinage, I think, is. Echte Libertinage gibt es, wie gesagt, nicht mehr in unserer Zeit, in der die Pornoindustrie die verkaufsstärkste Industrie im Internet ist, in der Polyamorie, also mehrere Partner haben, völlig legitim ist und mehr zunimmt, in der soziale Freiheit und sexuelle Erfahrung obligatorisch für die Entwicklung des Einzelnen geworden sind. On the other hand, if you look at the sexualization of women in mass media, I think it has gotten worse. Wenn man sich aber die Sexualisierung der Frauen in den Massenmedien ansieht, so hat sich meiner Ansicht nach ihre Situation verschlechtert, da es in der hypersexualisierten Medienkultur nur noch wenige attraktive Weiblichkeitsmodelle gibt. Sexiness dominiert Weiblichkeit und männliches Bewusstsein. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft. Aber Libertinage im eigentlichen Sinne ist nur in einer stark kontrollierten und zensierten Gesellschaft von Bedeutung. Sie ist nur möglich im Kontext moralischer und sexueller Vorschriften, gegen die man verstoßen kann. Valmont und Merteuil, da sie unaufhörlich Ränke schmieden, da sie also unablässig gegen ethische Normen verstoßen, sind sie tatsächlich Libertinen. Ich habe gleichwohl den Eindruck, dass Merteuil Valmont sehr liebt. Irrtum Nummer 3, wenngleich ein weit verbreiteter Irrtum, schreibt Barbara Finken in ihrem Buch über die Liaison dangereuse. Die Marquise kokettiert mit Valmont, vielmehr aber konkurriert sie mit Valmont. Kampfmetaphern bestimmen die Korrespondenz der libertinen Kontrahenten, Ehrgeiz und Eitelkeit ihr Verhältnis. Erinnert euch doch nur der Zeit eurer ersten Bemühungen um mich. Nie hat es mir so geschmeichelt, umworben zu werden. Ich begehrte euch, bevor ich euch noch gesehen hatte. Von eurem Ruf verlockt, schient ihr mir zu meinem Ruhm zu fehlen. Ich brannte darauf, mit euch Leib an Leib zu kämpfen. Allmächtig, unbesiegbar, göttlich. Wie der Marquis de Sade möchte die Marquise, möchte der Vicomte sein. Sie erringt einen Sieg nach Punkten, als er den Abschiedsbrief an die Präsidentin schickt, den sie für ihn aufgesetzt hat, wie einen schlechten Witz. Heute verlangt eine Frau, die ich rasend liebe, dass ich dich opfere. Adieu, mein Engel. Ich nahm dich mit Vergnügung, ich verlasse dich ohne Bedauern. Ich komme vielleicht zu dir zurück. So ist der Lauf der Welt. Es ist nicht meine Schuld. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Nicht nur im 18., sondern auch im 21. Jahrhundert wurde die Marquise stärker kritisiert als ihre männlichen Kontrahenten. Ich frage Eva Illus, ob sie es für möglich hält, dass man der Frau das Streben nach Macht besonders übel nimmt. I see that as being extremely powerful women. Ich denke, dass sehr mächtige Frauen häufig sehr gefürchtete Frauen sind. Und das ist der Grund, der viele Frauen daran hindert, Macht auszuüben. Mächtige Frauen werden überzeichnet. Sie müssen ihre Weiblichkeit aufgeben oder ihre Macht. Sie haben eine neue Nachricht. Frauen sind nicht mehr akzeptiert. Sie haben eine neue Nachricht. Women are now accepted as having power. Man akzeptiert heute, wenngleich noch längst nicht in ausreichendem Maße, dass Frauen Macht haben können. Aber wenn sie mächtig sind, müssen sie auf eine Weise darum kämpfen, gemocht zu werden, wie Männer es nicht tun müssen. Es ist ein anderer, ein indirekter Weg, Macht für Frauen illegitim zu machen. Und daran hat sich nichts oder nur sehr wenig geändert. La Marquise de Merteuil, Anne, le Vicomte de Valmont. Die Revolution des 18. Jahrhunderts waren ja wenn Sie so wollen, Machtrevolutionen, die aber unter dem Deckmantel einer moralischen Revolution geführt worden sind. Mit dieser bürgerlichen Revolution ist auch eine bestimmte Frauenfigur ausgetrieben worden, in deren Stelle die bürgerliche, tugendhafte Frau treten sollte. Das war die Aristokratin und es war vor allen Dingen auch die französische Aristokratin. Allen Ernstes, Vicomte, ihr habt die Präsidentin verlassen? Ihr habt ihr den Brief geschickt, den ich euch für sie aufgesetzt hatte? Ich gestehe, dass dieser Triumph mir mehr schmeichelt als alle bisher errungenen. Nicht über sie habe ich die Oberhand gewonnen, sondern über euch. Die Marquise ist sicherlich eine der ganz wenigen großen libertinen Frauenfiguren. Hebt euch eure Ratschläge und Besorgnisse für diese Frauen im Wahn auf, die sich Frauen mit Gefühlen nennen, die nicht verstehen, in ihrem gegenwärtigen Liebhaber den künftigen Feind zu sehen. Aber was hätte ich mit diesen unbesonnenen Frauen gemein? Das ist eine viel klügere, viel distanziertere, viel selbstdiszipliniertere, viel ironischere und strategisch absolut eigentlich überlegene Frau, bis sie eben der Zorn auf Valmont und dessen Eitelkeit ergreift. Ich kann sagen, ich bin mein Werk. Dieses kleine Jungenspiel, das hat sie zu ernst genommen. Und darüber ist sie denn gestolpert. Ja. Hat doch die Marquise versucht, in einem Brief, der am Ende die skandal- und klatschsüchtige Öffentlichkeit erreicht, Valmont mit ihrem Selbstentwurf als Libertine zu beeindrucken. Zu einer Zeit in die Gesellschaft eingeführt, da ich, ein Mädchen noch, durch meinen Stand zu Schweigen und Untätigkeit verurteilt war, wusste ich das auszunutzen zum Beobachten und Nachdenken. Diese nutzbringende Neugier diente zu meiner Unterweisung, indem sie mir noch dazu beibrachte, mich zu verstellen. Man kann sagen, dass bis zum 18. Jahrhundert nicht die Männer als das sexorientiertere Geschlecht angesehen worden waren, sondern die Frauen als das im Fleisch schwächere und deswegen verführbarere und irgendwie lustbetontere und lusthingegebenere Geschlecht angesehen worden. Diese erste Nacht, von der man sich gemeinhin eine so grausame oder süße Vorstellung macht, bedeutete für mich nur eine Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. Die ganzen puritanischen, kalvinistischen, protestantischen Reformer haben diese französische Gesellschaft, die vorrevolutionäre Gesellschaft, als ein Harem beschrieben, in der die Lust der Frauen regiert und in der die Männer als Lustwerkzeuge der Frau gleichzeitig kastriert sind, weil sie ihnen zu Diensten sein müssen, durch die Galanterie. Schmerz und Lust. Ich beobachtete alles ganz genau und sah in diesen verschiedenen Empfindungen nur Fakten zum Sammeln und zum Überlegen. Die Leute sind zwar verheiratet, aber sie leben wie Junggesellen und Junggesellinnen. Ja, das heißt, das wurde beschrieben als eine zwar formal monogame Gesellschaft, de facto aber als eine promiske Gesellschaft, in der die Frauen herrschen. Und zwar qua Galanterie, qua Höflichkeit. Also die Höflichkeit macht es den Männern unmöglich, den Frauen etwas abzustatten. Je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir. Ich sehnte mich nicht danach zu genießen, ich wollte wissen. Das heißt, wir haben nicht, wie das Rousseau denn dagegen gesetzt hat, oder wie das auch Richardson immer dagegen gesetzt hat, wir haben nicht eine Gesellschaft von Hausvätern, die in einer monogamen Ehe leben und in einer reinen Männergesellschaft republikanisch verbündet sind, sondern wir haben eine gemischte Gesellschaft, in der die Geschlechterverhältnisse unter Einbezug erotischer Attraktionen ausgehandelt werden. Ich studierte unsere Sitten in den Romanen, unsere Ansichten bei den Philosophen. Ich suchte selbst bei den strengsten Moralisten, was sie von uns forderten und vergewisserte mich derart, was man tun konnte, denken sollte und scheinen musste. Die bürgerliche Revolution hat immer gesagt, wir sind nicht solche schweinischen, aristokratischen Verführer. Wir respektieren die Frauen. Die Frauen sind das moralische Geschlecht. Die Frauen sind nicht schwach im Fleische, sondern die Frauen können sich durchaus verteidigen. Ich verspürte ein Bedürfnis nach Koketterie, die mich mit der Liebe wieder aussöhnte. Nicht um sie wirklich zu empfinden, sondern um sie auszulösen und vorzutäuschen. Ich sah indessen ein, dass es genügt, um dahin zu gelangen, den Geist eines Autors mit dem Talent eines Schauspielers zu verbinden. Die bürgerliche Frau widersteht dem aristokratischen Verführer. Das war eigentlich das neue Drama, dass Richardson als natürlich puritanischer Autor mit Pamela mit meistem Aplomb vertreten hat. Meine erste Sorge ging dahin, mir den Ruf der Unbesiegbaren zu erwerben. Das Problem der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass sie unter einer sehr rigiden, lustfeindlichen, paarzentrierten und damit auch Frauen unterwerfenden Revolution antritt. Ich finde, das ist eine sehr unglückliche historische Entwicklung, die monogame Ehe privilegiert mit der dazugehörigen Geschlechterhierarchie. Für euch Männer ist eine Niederlage nur ein Sieg weniger. In dieser so ungleichen Partie besteht unser Glück darin, nicht zu verlieren und euer Unglück nicht zu gewinnen. Das wird auch immer so ein bisschen verwischt, ja? Also dass wir eigentlich dieser bürgerlichen Revolution diese viel stärker ausgebildete Geschlechterhierarchie verdanken, als das im 18. Jahrhundert der Fall war, weil die Frauen denn auch zu diesem moralischen Geschlecht geworden sind, die Männer aber Männer geblieben und besonders dann Männer sind, wenn sie ihrer Erotik Herr werden. Wenn ihr mich erlebt habt, wie ich über Ereignisse und Meinungen verfügend aus diesen furchtbaren Männern das Spielzeug meiner Einfälle und Launen mache, den einen den Willen, den anderen die Macht nehme, mir zu schaden, wie ich es verstanden habe, Zug um Zug und meinen wechselnden Neigungen zufolge, an mich zu fesseln oder von mir zu weisen. Diese entthronten Tyrannen, die meine Sklaven wurden. Das ist eine bescheuerte Entwicklung. Wenn wir in gemischten Gesellschaften leben, dann müssen sich nicht alle Leute so benehmen wie Spartaner. Ces tyrans détrônés, diese entthronten Tyrannen, devenus mes esclaves, die meine Sklaven wurden. Das heißt nicht automatisch, dass Frauen nur über Erotik überhaupt zu was kommen, was ja dann immer die Rückseite dieser Geschichte ist. Ja. Also das heißt, da ist man in einem ganz blöden Double Bind. Und das verdanken wir wirklich dieser Konstruktion der Frauen als das moralische Geschlecht und dieser Konstruktion eines öffentlichen Raumes, der männlich, nämlich tugendhaft und aerotisch besetzt ist, gegen einen privaten Raum, wo die Frauen dieser Geschlechterhierarchie unterliegen. Ces tyrans détrônés, diese entthronten Tyrannen, devenus mes esclaves, die meine Sklaven wurden. Das Interessante an diesen Libertinengesellschaften ist ja, dass die eigentlich in dem Moment entstanden sind, wo die finanzielle Unabhängigkeit beider Geschlechter ja sowieso völlig gegeben war. Also solange wir Gesellschaften haben, in denen die Ehe einfach eine ganz wichtige Wirtschaftsform für die Frauen ist, ja, weil Frauen einfach wahnsinnig viel weniger Geld verdienen und schlechtere Karrieren machen. Und das ist natürlich total kompliziert, weil in dem Moment, wo sie Kinder haben, gehen sie in diese Institution Ehe rein. Ihr seht, ich schlage euch mit euren eigenen Waffen. Nun sagt mir doch, ihr schmachtender Liebhaber, diese Frauen, die ihr hattet, glaubt ihr, sie vergewaltigt zu haben? Aber welche Lust man auch habe, sich hinzugeben, wie eilig man es dabei auch habe, es bedarf doch eines Vorwands. Und gibt es denn für uns einen bequemeren als den, der uns den Anschein gibt, wir erlegen der Gewalt? Für mich, ich bekenne es, ist das Schmeichelhafteste ein hitziger und gut geführter Angriff, der den Schein der Gewaltsamkeit selbst dort noch zu wahren weiß, wo wir zu Willen sind und mit Geschick unseren beiden Hauptleidenschaften schmeichelt, dem Stolz auf die Gegenwehr und der Lust am Unterliegen. Ich gebe zu, dieses Talent, das viel seltener ist, als man annimmt, hat mir immer Vergnügen bereitet, selbst dann, wenn es mich nicht verführte. Und es ist mir manchmal geschehen, dass ich mich ergab, einzig zur Belohnung. Ich frage Barbara Finken, ob die Geschlechterhierarchie in Skandalgeschichten unserer Tage von Bedeutung ist, deren Protagonisten mächtige Männer sind, wie beispielsweise Dominik Strauss-Kahn. Was mich in dieser Affäre Strauss-Kahn so geärgert hat, abgesehen von seinem Verhalten, das natürlich irgendwie jetzt nicht der Hit aller Hits war, ist, dass wir das eigentlich in diesem alten bürgerlichen Schema diskutiert haben. Das ist wirklich der klassische Pamela-Plot. Ja, wir haben ein Dienstmädchen und wir haben einen aristokratischen Verführer, einen Mann, der reich ist, der on top of the world ist, der glaubt, über alles bestimmen zu können und der dieses Dienstmädchen ins Bett kriegen will. Und der ganze Plot, das zieht sich, glaube ich, über 1500 Seiten in Pamela, liegt darin, dass dieses Dienstmädchen widersteht. Tugendhaft. Sie haben eine 9999999999 Nachricht. Der Mann wird also bekehrt vom aristokratischen Verführer zum bürgerlichen Ehemann. Und das Ganze ist praktisch eine Lustaustreibungsgeschichte. Ja? Und die bürgerliche Ehe ist sozusagen eine moralisch gedämpfte, eine monogame und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich eine Geschichte, in der der Eros ausgetrieben wird. Und dass wir in dieses Schema wieder reingefallen sind, ja? Also sozusagen verführtes Dienstmädchen, aristokratischer Verführer, top of the world, das finde ich eigentlich ein völlig überholtes Szenario. Sie haben eine neue Nachricht. Von Le Vicomte de Valmont an la Marquise de Merteuil. Ich möchte wetten, dass ihr Glückwunsch und Lob von mir erwartet. Ich zweifle nicht, dass ihr ein wenig verstimmt seid über mein langes Schweigen. Aber was wollt ihr? Ich war immer der Meinung, wenn es einer Frau nur noch Lob zu spenden gäbe, könne man alles ihr überlassen und sich anderem zuwenden. Ich danke euch indessen für mein Teil und beglückwünsche euch für das eure. Ich will sogar eingestehen, um euch vollkommen glücklich zu machen, dass ihr meine Erwartungen übertroffen habt. Das Tugendideal ist auch nicht mehr so durchschlagend. Also es gab schon sowas wie eine sexuelle Revolution für Frauen und für Männer. Man kann sagen, es führt zu Verschärfung auf dem Sexmarkt und was weiß ich. Ja? Aber erstmal ist es auch auf jeden Fall eine Liberalisierung. Ich wünsche und erkläre mit Vergnügen, dass ich Frieden und Einigkeit vorziehe. Muss aber der eine oder die andere gebrochen werden, dann glaube ich dazu sowohl das Recht als auch die Mittel zu besitzen. Handlungen und Haltungen der Marquise sind von feministischer Seite als Versuche weiblicher Selbstbehauptung gedeutet worden. Als Aufbegehren gegen die Ungerechtigkeiten einer männerdominierten Gesellschaft. Ich frage Eva Illus, ob auch sie die Marquise für eine frühe Repräsentantin des Feminismus hält. Nein. Denn viele Feministinnen setzen sich für zutiefst ethische Beziehungen ein, die auf Gleichheit, Offenheit und Fairness basieren, während die Merteuil ihren sozialen Status missbraucht. Sie lügt und betrügt, um andere in ihrem Interesse zu manipulieren und zu verletzen. Also, entgegen althergebrachter Behauptungen würde ich mich persönlich davon distanzieren, Merteuil für eine Repräsentantin des Feminismus zu halten. Im Feminismus, und deshalb ist es eine so starke Bewegung, geht es nicht um das Ausleben von Rache. Denn wenn es um Rache ginge, wäre die feministische Bewegung moralisch schwach. Es geht im Feminismus vielmehr darum, eine neue Ethik für die Menschen zu entwerfen. Between human beings. In Frankreich war ja der ganze Feminismus eigentlich immer sehr viel stärker libertin beeinflusst. Da ging es kaum um diese Behauptung des moralischen Geschlechts. In allen protestantischen Ländern oder puritanischen Ländern haben wir noch ganz stark diese Vorstellung der Frauen als das moralischere, selbstbeherrschtere, weniger sexinteressierte Geschlecht. Das war in Frankreich eigentlich ganz selten so. Sie haben eine neue Nachricht von la Marquise de Merteuil an Le Vicomte de Valmont. In Frankreich war eigentlich der Widerstand auch gegen die bürgerliche Ehe und damit der Kampf für einen erotisch funktionierenden öffentlichen Raum ja immer viel, viel stärker und auch erfolgreicher, muss man sagen. Wisst ihr, Vicomte, warum ich mich nie wieder verheiratet habe? Einzig und allein, damit niemand das Recht hat, gegen mein Tun und Lassen etwas einzuwenden. Das heißt, es ist ein Raum, in dem der Weiblichkeit auch viel mehr Platz eingeräumt wird. Also sowohl in der Privat- als in der Öffentlichkeitssphäre. Und da schreibt ihr mir nun den eheherrlichsten Brief, den man überhaupt zu sehen bekommen kann. Und da ist bei den Frauen ganz stark diese libertine Literatur in Frankreich in seit 20, 30 Jahren massiv wiedergekommen. Aber bei den Männern eigentlich nicht. Ihr begehrt weniger meine Gunst, sondern wollt eure Macht missbrauchen. Rebecca ist so der schlimmste Auswuchs so einer zu kurz gekommenen Männlichkeit, die irgendwie sagt, ja, aber wir wollen jetzt wirklich mehr junge Frauen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Bestrafung dieser Gesellschaft. Ich finde den ganzen eine ganz unglückliche Figur eigentlich. Aber die Libertine-Tradition ist in Frankreich bei den Frauen ganz stark diese Libertine-Literatur. Catherine Braillard, Alina Rey, Regine Desforges, Raphaël Anderson, Marie-Cécile Labrèche, Christine Angot, Nelly Arcan, Virginie Despentes, Catherine Millet. Eh bien, nun gut. La guerre, dann Krieg. Nun gut, la guerre, dann Krieg. La guerre, Krieg. Alors, je crois que c'est une des choses Etwas, wogegen man kämpfen sollte, ist Folgendes. Es gibt in unserer Gesellschaft ein Liebeskonzept, das ganz stark auf Identifizierung ausgerichtet ist. Die ideale Liebe basiert immer noch auf dem romantischen Modell, also auf der absoluten Liebe, der Vereinigung zweier Wesen zu einem. Und das ist wirklich eine Ideologie. Mit anderen Worten, man wird niemals zu einem Wesen durch die Verbindung mit einem anderen Menschen. Es bleibt immer ein Unterschied. Man reagiert auf alles, was passiert, auf unterschiedliche Weise. Also ist man zwangsläufig nicht ein einziges, unzertrennliches Wesen. Ich glaube, das zuzugeben, ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr schwierig. Man ist wirklich erfüllt von einer Literatur, die uns gelehrt hat, dass die Wesen, die sich lieben, eins werden. Aber nein, es sind und bleiben auf jeden Fall zwei voneinander zu unterscheidende Personen. Catherine Millet ist Frankreichs berühmteste Neolibertine-Autorin. Ihr autobiografischer Bestseller, Das sexuelle Leben der Catherine M., ist die leidenschaftslose Bestandsaufnahme ihrer Erfahrungen mit der Pariser Swinger-Szene. Ich glaube, ein Paar, das sich liebt und das zusammenbleiben will, muss kapieren, dass es auch außerhalb dieser Paarbeziehung sexuelle Versuchungen gibt. Man sollte besser nicht zu viel darüber reden. Die Dinge sollten ihren Lauf nehmen, ohne dass man sich dazu gezwungen fühlt, alles zu erklären. Absolut die Wahrheit zu sagen. Ich bin eher für ein gewisses Maß an Heuchelei auf diesem Gebiet. Eh bien, nun gut. La guerre. Dann Krieg. Nun gut. La guerre. Dann Krieg. La guerre. Krieg. Charakteristisch für die neolibertine Frauenliteratur Frankreichs, in die sich Catherine Millet einschreibt, ist die Trennung von Sex und Liebe, wie sie schon die Marquise forderte. Es ist ein sehr, sehr starkes sexuelles Verlangen, das ist sicher. Etwas so Triebhaftes, so Unkontrollierbares. Und so verwechselt man manchmal Liebe mit Verlangen. Das heißt, der sexuelle Trieb, der so heftig ist, wird oft als Liebe bezeichnet. Bezeichnend für diese literarische Verortung des Sexus ist auch die Distanznahme zu Erotik und Gefühl, ja, sogar zum eigenen Körper. Catherine Millet zeigt ihn als Maschine, die sie unzähligen Unbekannten für multiple Penetrationen zur Verfügung stellt. Radikaler in dieser Hinsicht sind nur die Protagonistinnen der deutschen Megaseller-Autorin Charlotte Roach, die detailverliebt über Menstruationsblut, Urin, Eiter, Sperma und Smegma plappern. Charlotte Roche ist ein Spezialfall, ein sehr interessanter Spezialfall. Weil ich würde sagen, Charlotte Roche, die zersetzt eigentlich eher den als sexy stilisierten weiblichen Körper. Sicher, es gibt in der neolibertinen Literatur auch radikal-feministisches. Beispielsweise die blut- und spermareichen Gewaltorgien der wütenden Virginie Despentes, literarisch inszeniert als Racheakte, theoretisch fundiert als Proteste gegen die jahrhundertelange Unterdrückung der Frau. Aber Charlotte Roach, Catherine Millet und zahlreiche andere Skandalautorinnen wirken eher Bestsellerlüstern als aufgeklärt emanzipatorisch. Frauen, die schockieren, weil sie gegen die bürgerliche Gendernorm verstoßen und die doch am Ende das Glück ihrer Protagonistinnen von den Entscheidungen und Handlungen des Mannes abhängig machen. Ich fürchte nicht sehr um meine eigene Persönlichkeit. Zum Beispiel weiß ich mir beruflich gut zu helfen. Ich bin glücklicherweise, wie die meisten Frauen heutzutage, unabhängig. Aber es ist wahr, dass man von dem Mann, den man liebt, erwartet, dass er einem Sicherheit in vielerlei Hinsicht gibt. Es kann sein, dass man möchte, dass er einen für die Schönste, für die Begehrenswerteste hält. Wissen Sie, ich glaube, alle Frauen, egal wer sie sind, brauchen eines Tages einen Mann, der zu ihnen sagt, du bist die Allerschönste. selbst wenn sie es nicht wirklich glauben, weil sie intelligent genug sind, um die Dinge relativieren zu können. Aber sie brauchen es. Sie wollen es hören. Als ich mir das vor Augen führte, wurde mir klar, dass ich mich mit Millionen anderer Frauen auf der Welt in derselben Situation befand. Und so konnte ich mir faktisch sagen, ich bin nicht allein, da gibt es eine Frauengemeinschaft. Und obwohl man sich nicht persönlich kennt, hatte ich den Eindruck, Mitglied dieser Frauengemeinschaft, ja, beinahe dieser Frauenkomplizenschaft zu sein. Eh bien, nun gut. La guerre. Dann Krieg. Nun gut. La guerre. Krieg. Bücher wie Charlotte Roach oder Catherine Millet sie schreiben, zeichnen sich durch eine leichte Konsumierbarkeit aus, die weder durch eine feministisch autonome Haltung beschadet wird, noch durch formale Experimente. Das gilt auch für moderne Cinderella-Geschichten nach angloamerikanischem Vorbild. Unterhaltsame Romane von Frauen, für Frauen, über Frauen, die es wild treiben, bis sie endlich Mr. Right treffen, der gern ein wenig dominant sein darf. Oder sogar sehr. Hat doch die britische Autorin E.L. James im Stil des Groschenromans eine Sadomaso-Love-Story zwischen der naiven Literaturstudentin Anastasia Steele und dem düsteren Multimillionär Christian Grey verfasst, die in Höchstgeschwindigkeit vom kostenlosen Internetblog zum dreiteiligen Gigaseller angeschwollen ist. Shades of Grey, Teil 1. Geheimes Verlangen. Eva Illus führt den Erfolg des Buches auf den Sadomasochismus-Vertrag zwischen Anastasia Steele und Christian Grey zurück, der ihrer Ansicht nach alles klar und bestens regelt, was in herkömmlichen Beziehungen frei verhandelbar bleibt und somit Unsicherheiten und Unentschiedenheiten auslöst. Shades of Grey, Teil 2. Gefährliche Liebe. Katrin Millet erkennt am Beispiel des verkaufsstarken Romans die weibliche Ambivalenz. Einerseits bestimmen heute viele Frauen selbstbewusst über die eigene Sexualität. Andererseits gibt es immer noch eine Menge Frauen, die sich fügen, ja, die sich unterwerfen. Shades of Grey, Teil 3. Befreite Lust. Barbara Finken liest Shades of Grey als klischierte Aufstiegsgeschichte nach dem Muster des bürgerlichen Eheromans Pamela und deutet die weibliche Unterwerfungsfantasie nicht als emanzipatorisches Phänomen, vergleichbar etwa den devoten Gelüsten männlicher Topmanager, sondern vielmehr als Beleg für die verkrustete Geschlechterhierarchie unserer Gesellschaft. Und ich finde, das ist eigentlich ein völlig langweiliges Szenario und ich finde es immer total traurig, wenn wir da wieder zurückfallen. Sie haben eine 9. Stellen wir uns vor, die Merteuil ist in einem Roman des 21. Jahrhunderts Autorin eines Blogs, der von dem cleveren Verleger Valmont als Roman vermarktet wird. Ein Buch, das skandalös ist und da von einer Frau verfasst, enorm erfolgreich. 999-Nachricht. So wenig sie im späten 18. Jahrhundert Verliererin war, so wenig wäre sie heute Siegerin in einer Gesellschaft, die immer noch geprägt ist durch die tradierte Hierarchie der Geschlechter. Die Gefährlichen Liebschaften 2 wären also, wie der Vorläuferroman, ein Buch eher über Macht als über Erotik. Ah, mon pauvre Valmont. Man muss siegen oder untergehen. Das ist in zwei Worten unser Roman. Adieu. Gefährliche Liebschaften 2. Remix. Von Elke Heinemann. Es sprachen Eva Blaschko und Elke Heinemann. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Thomas Kupilas. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Martin Zülker. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2012.